Unter den Malern der Romantik, auf jeden Fall unter den deutschen Malern der Romantik, ist Caspar David Friedrich ein Superstar. Aus unserer Sicht von heute, versteht sich. Denn dass er ein Star sein würde, hätten seine Zeitgenossen nicht vorhergesagt. Geboren am 5. September 1774, liegt seine Geburt in diesen Tagen genau 250 Jahre zurück. Und wir feiern Caspar David Friedrich und sein Werk in Deutschland zu seinem runden Geburtstag mit großen Ausstellungen. In Hamburg und in Berlin sind sie schon vorbei, aber in Greifswald, seiner Heimatstadt, und in Dresden, wo er den größten Teil seines Lebens verbracht hat, sind gerade in diesen Tagen welche eröffnet worden. Zu seinen Lebzeiten hat Caspar David Friedrich mit seinen Bildern schon von sich reden gemacht. Aber eher damit, dass er religiöse Symbole, vor allem das Kreuz, in die Natur versetzt. Und damit, dass er mit Schauplätzen wie Kirchenruinen oder mit Sujets wie Beerdigungen, ganz im Stile der Romantik, die Sakralität des Christentums und des Todes und die Heiligkeit der Natur miteinander verschränkt ins Bild setzt. Das scheint mir allerdings nicht der zentrale Grund für die heutige Popularität seines Werkes zu sein. Aus meiner Sicht ist es nicht vorrangig die inszenierte Heiligkeit der Natur, die Caspar David Friedrichs Bilder noch heute so große Popularität beschert, sondern die damit einhergehende Inszenierung des Einzelnen in Einsamkeit gegenüber der heiligen und überwältigenden Natur. Der Mönch am Meer etwa steht klein und verloren am Strand unter einem gewaltigen Himmel. Das ist groß und modern, so scheint mir. Aber vielleicht sehen Sie es anders. Hören Sie zu all diesen Fragen die lange Nacht über Caspar David Friedrich von Sabine Oelze und Susanne Lurwig. Und eine Empfehlung will ich noch aussprechen. Wir haben einen neuen Podcast veröffentlicht im Deutschlandfunk zu den Tagebüchern von Viktor Klemperer. Meine Kollegin Leonie Schöler hat auf ganz wunderbare Weise die Tagebücher und Hintergründe dazu zusammengeführt. Das sollten Sie sich anhören und können Sie bei uns in der Audiothek finden und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die schulische Bildung in Deutschland, die gern und viel gescholten wird und deren Wirklichkeit sich deshalb genauer anzusehen lohnt. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht. Caspar David Friedrich. Dieser Name zieht die Massen in die Museen. Ausverkaufte Ausstellungen, vergriffene Kataloge, hunderte von Medienberichten, stapelweise neue Publikationen. Alle versuchen mit immer neuen Erkenntnissen, dem Geheimnis des Lebens und der Kunst von Caspar David Friedrich auf die Spur zu kommen. Selbst in den sozialen Medien wird er verehrt. Sein Gemälde »Wanderer über dem Nebelmeer« ist eines der meistkopierten Werke und so häufig geliked, dass selbst gefeierte InfluencerInnen Grund hätten, neidisch zu werden. Aber auch die kunsthistorische Forschung entdeckt immer neue Facetten in seinem Werk. Mein Lieblingswerk von Caspar David Friedrich ist Der Mönch am Meer. Das Gemälde Der Mönch am Meer. Ein riesiger Himmel scheint sich fast über die gesamte Bildfläche zu erstrecken. Zum Horizont hin verdunkelt er sich und geht schließlich in das nachtschwarze Blau des Meeres über. Ganz unten am Bildrand steht, wie verloren, ein winziger Mensch. Dieses Gemälde wirke, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären. So drastisch brachte Heinrich von Kleist 1810 seinen Eindruck in den Berliner Abendblättern auf den Punkt.